Ja, hallo, schönen guten Tag. Herzlich willkommen beim Podcast für Kuwa. Heute am Mikrofon der René Zimmer. Und ich möchte euch heute eine App präsentieren, die YouTV-App. Da gab es ja im App-Café einige Fragen dazu. Und die möchte ich heute mit euch beantworten. Ich habe die App schon mal geöffnet. Linkes Hauptmenü. Und wir haben, wenn man im YouTV drin ist, haben wir ganz oben links ist ein Hauptmenü-Button. Und rechts daneben TV entdecken. Überschrift. Kann man jetzt TV-Vorschläge, was im Fernsehen kommt. Aber wir gehen jetzt mal ins Hauptmenü hinein. Das tippt man einmal kurz an und dann öffnen sich Spalten. Sender, TV entdecken. TV entdecken, Sender. Da hat man erstmal oben immer noch TV entdecken und dann kommen unten drunter gleich Sender. Suche. Ware. Dann kommen die Genres, also Kategorien, Spielfilme, Unterhaltungssendungen und so weiter und so fort. Stöbern, Suche. Ware, Suche. Unter Genre kommt dann Suche, da kann man zum Beispiel Sendungen suchen. Stöbern. Suche. Meine Aufnahmen. Meine TV-Aufnahmen. Suche. Stöbern. Unter Suche kommt Stöbern. Da kann man auch die Kategorien durchstöbern. Aufnahmen. Aufnahmen. Jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Und das sind Aufnahmen, wo man seine programmierten Aufnahmen hat. Einstellungen. Und dann noch weiter unten sind Einstellungen. Und über Einstellungen ist der Account, wo man sich registriert. Muss man auf der YouTV-Website machen. Da kann man sich ein kostenloses Konto erstellen, das der Recorder dann aufnimmt. Und in der kostenlosen Version hat man 50 Speicherplätze zum Aufnehmen und hat auch 7 Tage Zeit, die Sendungen dann zu anzuschauen oder zu downloaden. Dann gibt es natürlich auch noch kostenpflichtige Pakete. Ich glaube, fängt bei 7,99 € an pro Monat. Und dann gibt es noch ein ganz großes Abo, was ich habe, für 14,95 € im Monat. Und da hat man dann 4000 Speicherplätze und hat dann auch länger Zeit, sich die Dateien anzugucken oder runterzuladen. Ich glaube, 60 Tage sind die dann im Langzeitarchiv gespeichert. Und da kann man halt die Sendungen gucken und downloaden. Und wir werden jetzt mal Guten Morgen, René. Und 40% deines TV entdecken. Ins Hauptmenü rennen. Wir haben ja ganz oben links haben wir ja die Senderauswahl. Da sind ja die ganzen Sender drin. Da kann ich ja mal reingehen. Sender. Linkes Hauptmenü. Taste. RTL. Fox. Also man hat hier, siehst du, RTL, Fox, ARD, ZDF. Alle möglichen Sendungen. Alt. Sender. Überschrift. Linkes Hauptmenü. Taste. Sender. Alt. ZDF. Pro7. Und wir gucken Sat doch jetzt 1. mal, was auf Sat 1 kommt. Sat 1. Sat 1. Das klicken wir an. Zurücktaste. Aufschreife, die Spezialisten von 16.01.17. 10. Reality Show. Sat 1. Die Sendung wurde zur Aufzeichnung programmiert. Also ich habe hier auch schon eine Sendung programmiert. Auf Streife, die Spezialisten. Programmierung der Sendung löschen. Taste. Und hinter diesem Schalter steht löschen, also da kann ich die Programmierung widerrufen, dann wird die Sendung nicht aufgezeichnet. Richter Alexander Holt von 16.01.17.11, Dokuso, Sat 1, jetzt Sendung aufnehmen. Und hier ist ja Richter Alexander Holt, habe ich nicht programmiert. Aufnahme der Sendung programmieren. Und daneben gibt es einen Schalter, ihr hört Aufnahme der Sendung programmieren. Wenn ich da draufklicke, wird dann die Sendung programmiert. Und wir haben noch ganz rechts oben für Datumswechsel tippen. Taste. Kann man das Datum ändern. Also kann ich einen Tag später oder 2 Tage später gucken, was läuft. Aufnahmeassistent erstellen. Taste. Und links daneben gibt es einen Aufnahmeassistenten. den man erstellen kann. Wenn man den jetzt anklickt, wird das ganze Sat.1 Programm aufgezeichnet. Also alle Sendungen, die dann laufen. Aber wer das gerne möchte, kann das ja machen. Aber ich mache es nicht. Ich wähle mir die Sendungen aus, die ich programmieren möchte. Aber mit diesem Assistenten kann man halt dann das laufende Programm aufzeichnen lassen. Und finde ich eine gute Sache, wenn man alles aufzeichnen möchte, aber ich mache es nicht. Ich gehe wieder zurück. Sender. Linkes Hauptmenü. Linkes Hauptmenü. Taste. So, linkes Hauptmenü. Taste. Dann gehen wir wieder ins linkes Menü. Aufnahmen. Abo und Account. Aufnahmen. Meine TV-Aufnahmen. Also, wir wenden uns jetzt mal den Aufnahmen zu. Und das muss man doppelt antippen und etwas länger gedrückt halten. So, für 3 Sekunden ungefähr. Aufnahmen. Linkes Hauptmenü. Taste. So, und schon bin ich in meinen Aufnahmen drin. Langzeitspeicher, langfristige Aufbewahrung wichtiger Aufnahmen. Und da haben wir jetzt hier. Alle Aufnahmen, alle meine persönlichen Aufnahmen. Wähle deinen RSS-Feed aus, um auf deine Aufzeichnungen in Langzeitspeicher. Alle Aufnahmen, alle meine persönlichen Aufnahmen. Also ganz oben haben wir alle Aufnahmen drin. Da gehe ich jetzt alle mal Aufnahmen, rein. Alle Aufnahmen, Aufnahmen. Der Blaulicht-Report von 16.01.17, 4.50. Reality Soap, RTL, die Sendung ist aufgezeichnet und liegt noch 6 Tage im persönlichen Videorekorder. So, hier sind meine ganzen programmierten Aufnahmen drin. Verdachtsfälle von 16.01.17, 4. Doku Soap, RTL, die Sendung ist aufgezeichnet und liegt noch 6 Tage im persönlichen Videorekorder. Also man kriegt hier auch sehr schön gesagt, wie lange die Sendung noch drinne bleibt im Rekorder. Die wird dann nach der Zeit, wird die ins Langzeitarchiv verschoben. Ich kann das ja mal aufmachen. Verdachtsfälle von Verdachtsfälle. Alle Aufnahmen. Zurück-Taste. So, jetzt bin ich nämlich in dieser Sendung drin. Sender RTL. Aufnahme bereits erfolgt. So. Sendung von 16.01.17. 4. Verdachtsfälle. Galerie. Taste. Weitere Aktion. Wiedergabe starten. Taste. Weitere Aktion. So, weitere hier Aktion. Kann man... Verdachtsfälle. Überschrift. Also hier sind die... Ist das Verdachtsfälle? Weitere Aktionen zu dieser Sendung. Taste. Weitere Aktionen zu dieser Sendung. Taste. So, und da kommen 3 Schalter. Wiedergabe starten. Taste. Oder weitere Aktionen, weitere Verdachtsfälle, weitere Aktionen zu dieser Sendung. 2 Schalter, wenn man die anklickt, kann man diese Verdachtsfälle-Sendung als Serienaufnahme machen. Habe ich auch gemacht. Und neben diesen 2 Schaltern gibt es die Wiedergabe. Also da kann man sich die Sendung anhören. Weitere Aktionen zu dieser Sendung. Taste. So, und hier gibt es noch mehr Aktionen. Galerie. Taste. Das sind also, wie gesagt, diese weitere Aktionen zu dieser Sendung. Das sind diese Serienaufnahmeschalter. Sender RTL, Aufnahme, Galerie, Taste. So, und hier ist eine Galerie. Da sind wahrscheinlich die Beschreibungen zu der Sendung drin. Sender RTL, Aufnahme bereits erfolgt. Sendung von 16.01.17, 4, Verdachtsfälle, 50 Minuten, Dokuso, Deutschland, 2016, Frauen, die verliebt in ihr Unglück laufen, Ehemänner, die plötzlich unter Mordverdacht stehen, Kinder, die von Mutterliebe erdrückt werden. All das sind Grenzerfahrungen, wie sie immer wieder im Alltag vorkommen und eine ursprünglich heile Welt ins Wanken bringen. Verdachtsfälle blickt hinter die Kulissen und zeigt hautnah, was passiert, wenn eine unerwartete Situation zu einer realen Bedrohung für das eigene und das Leben seiner Lieben wird. Also hier wird genau die Sendung beschrieben, worum es da geht. Kommentieren, Taste. Und hier kann man zum Beispiel Kommentare hinterlassen. Bewertung mit einem Stern von 5, wie man Taste. Die Sendung findet. Alle Aufnahmen. Zurück-Taste. Und ich gehe jetzt mal wieder alle zurück. Alle Aufnahmen. Verdachtsfälle von 16 Punkten. Alle auf. Der Blaulicht-Report von 16 Punkten. Aufnahmen. Zurück-Taste. 3 Aufnahmen. Zurück-Taste. So, Aufnahmen. Dann gehen wir Aufnahmen. Hier zurück. Linkes Hauptmenü. Aufnahmen. Alle Aufnahmen. Alle meine persönlichen Aufnahmen. So, man hat oben ja wie gesagt alle Aufnahmen. Langzeitspeicher. Langfristige Aufbewahrung wichtiger Aufnahmen. Und darunter ist der Langzeitspeicher. Da können wir jetzt auch mal reingehen. Langzeitspeicher. Langzeitspeicher. Aufnahmen. Zurück-Taste. Aufschreife, die Spezialisten von 15.01.17, 7.55, Reality Soap, Sat.1, die Sendung ist aufgezeichnet und liegt noch 59 Tage im persönlichen Videorekorder. So, also hier sind diese Sendungen, die man jetzt zum Beispiel, wenn man die mal nicht geguckt hat nach 6 Tagen, dann werden die ins Langzeitarchiv verschoben für 60 Tage. Beim kostenlosen Account sind es ja wie gesagt nur 7 Tage. Und hier liegen dann halt die ganzen Sendungen, die ich noch nicht geschaut habe. Und die kann man sich dann auch angucken. Schnellfilterung der Liste vornehmen. Alle programmierten TV-Sendungen. Taste. 2 von 2. So, wir haben hier... Das sind ja wie so Feeds hier. Also wir sind bei alle programmierten Sendungen. Aufnahmen. Ich kann euch ja mal zeigen, Landzeitspeicher, langfristige Aufbewahrung, wichtige Aufnahmen, wie man eine Sendung programmiert. Linkes Hauptmenü. Da gehen wir wieder ins Hauptmenü. Und 40% TV entdecken. Sender. Und wir gehen jetzt mal Suche. Ware. Auf Genres, auf Kategorien. Ware. Linkes Hauptmenü. Taste. Kinder. Kultur. Musik. Taste. So, jetzt hat man hier die verschiedenen Kategorien. Dokumentationen. Taste. Und ich möchte jetzt mal eine Dokumentation aufzeichnen. Dokumentation. Ware. Zurück. Taste. So, jetzt bin ich in der Dokumentation Kategorie. Und hier gibt es natürlich auch wieder noch Unterkategorien. Alpinismus, Taste. Abenteuer und Action, Taste. Ware, zurück, Taste. Abenteuer und Action, Taste. So hört man Abenteuer und Action. Alpinismus, Alpinismus. Taste. Architektur, Taste. Archäologie, Astronomie, Taste. Auslandsreportage, Beruf und Bildung, Computer und Informatik, Dokusuk, Taste. Dokumentation, Taste. Drogen, Taste. Essen und Trinken, Taste. So hört man nochmal Unterkategorien. Ethnologie, Taste. Europa, Taste. Familie und Erziehung, Film, Kino, Freizeit und Hobby, Taste. Geschichte, Taste. Gesellschaft und Politik, Gesellschaft und Sozial, Gesundheit, Haus, Bauen, Wohnen, Kamerafahrt, Taste. Kirche und Religion, Konsumentenmagazin, Land und Leute, Taste. Landschaftsbild, Taste. Lifestyle, Taste. Luftverkehr, Medien, Taste. Menschen, Taste. Militär, Taste. Mode, Taste. Natur und Umwelt, Taste. Also wir wollen jetzt mal eine Naturdokumentation programmieren, da gehen wir jetzt rein. Natur und Umwelt, Natur und Umwelt, zurück, Taste. So, und jetzt werden alle Dokumentationen angezeigt, die laufen jetzt im Fernsehen. Die geheime Welt der Ozeane von 16.01.17.10.5 am Rande der Antarktis, ZDF-Info, jetzt Sendung aufnehmen. So, das ist Aufnahme der Sendung programmieren, Taste. Die geheime Welt der Ozeane von 16.01.17.10.45, Atlantik, ZDF-Info, jetzt Sendung aufnehmen. Aufnahme der Sendung, Mare TV von 16.01, Aufnahme, Expedition Mittelmeer von 16.01.7, Aufnahme, Querbeet von 16.01, Aufnahme, Querbeet von 17, Aufnahme, Klimaextrem, Tsunami Ausland von 17.01.17.3.50, Natur und Umwelt, NTV, jetzt Sendung aufnehmen. So, das wollen wir mal programmieren, Klimaextrem. Aufnahme der Sendung programmieren, Taste. Und daneben steht gleich der Schalter. Und wenn ich den jetzt anklicke, Aufnahme der Sendung programmieren. Programmierung der Sendung löschen. Taste. So, und schon habe ich diese Sendung programmiert. Klimaextrem, Tsunami Ausland von 17.01.17.3.50. Natur und Umwelt, NTV. Die Sendung wurde zur Aufzeichnung programmiert. So, also wie gesagt, morgen früh wird dann die Sendung losgehen und wird aufgezeichnet. Programmierung der Sendung, wo das Klima auf der Kippe steht. Eine Reise zu den Wendepunkten des Aufnahme, wo das Klima auf der Kippe steht. Auf Knoten im Land der tausend Teiche von 17. Aufnahme, Mare TV von 17.0. Aufnahme, Land der Adler, britisch Kolumbien. Aufnahme, naturnah von 17.01.7. Aufnahme, natürlich von 17.01. Aufnahme, Expedition Mittelmeer von 17.01.17. 18.25. Grenzgänger, Arte, jetzt Sendung aufnehmen. So, man hat also immer diese Sendungen. Und daneben ist gleich immer dieser Schalter zum Programmieren. Und ich gehe jetzt wieder zurück. Zurück-Taste. Natur und Umwelt. Taste. Haus, Bauen, Wohnen. Ware. Zurück-Taste. Und werde jetzt schauen. Ware. Linkes Hauptmenü. Bildung. Kultur. Taste. 3 von 5 Balken. Linkes Hauptmenü. Taste. So, ich muss wieder ins Hauptmenü hinein. Linkes Hauptmenü. Taste. Linkes Hauptmenü. Suche. Stöbern. Meine Aufnahmen. Und gehe jetzt zu meinen Aufnahmen. Linkes Hauptmenü, Ausricht, Aufnahmeassistenten neu anordnen, Taste, alle Aufnahmen, alle meine persönlichen Aufnahmen, Langzeitspeicher, alle Aufnahmen, so, alle meine persönlichen Aufnahmen. Gehe ich auf alle Aufnahmen. Alle Aufnahmen, alle Aufnahmen, Aufnahmen, zurück Taste, alle Aufnahmen, Überschrift. So, und ganz oben hat man dann Schnellfilterung der Liste von Auswahl, alle bereits aufgezeichneten Sendungen, Taste, 1 von 2. Da ist ein Schalter, da steht jetzt auf alle bereits aufgezeichnete Sendungen. Und daneben gibt es alle programmierten TV-Sendungen, Taste, alle programmierten. Und da gehe ich jetzt rein. Auswahl. Alle programmierten TV-Sendungen. 2 von 2. Alle. Aufschleife. Die Spezialisten. Und wir schauen jetzt mal. Alle programmierten TV-Sendungen. Taste. 2 von 2. Ob meine eben programmierte Sendung hier sich drinne befindet. Aufschleife. Programmierung der Sendung. Der Blaulichtreport von 60. Der Blaulichtreport. Programm. Verdachtsfälle von 60. Programmiert. Aufschleife. Die Spezialisten. Die Ruhrpottwache von 60. Programmiert. Klimaextrem. Tsunami Ausland von 17.01.17. 3. 50. Natur und Umwelt. NTV. Die Sendung wurde zur Aufzeichnung programmiert. Sie. So. Und ihr seht. Die Sendung ist jetzt hier programmiert, ist auch da und morgen früh wird die dann aufgezeichnet. Jo. Aufnahmen, Zurück-Taste. Aufnahmen, Aufnahmen, alle Aufnahmen, alle meine persönlichen Aufnahmen. Und wie gesagt, man kann, wenn man jetzt, wie ich euch das vorhin erklärt habe, in so eine Sendung hineingeht, kann man ja wie gesagt eine Serienaufnahme machen. Also dann wird die Sendung fortlaufend aufgezeichnet, also jeden Tag dann. Man kann sie natürlich auch. Überlebt, wenn wilde Tiere angreifen. Serienaufnahme. Die Not. Langzeitspeicher. Alle Aufnahmen. Alle Mal. Langzeitspeicher. Langfristige Aufbewahrung wichtig. Die Notärzte. Jede Minute zählt. Serienaufnahme. So, wir haben dann hier unten unter Langzeitspeicher sind noch andere Feeds. Da ist zum Beispiel eine Serie, die mal gelaufen ist, die ich mal programmiert habe, die zurzeit aber nicht läuft. Aber falls da wieder Folgen kommen, würde das dann programmiert werden. Überlebt, wenn wilde Tiere angreifen. Serienaufnahme. Davon gekommen. Unglaubliche Überlebensgeschichten. Serienaufnahme. Also das sind alles Serienaufnahmen von diesen Sendungen, die aber im Moment nicht laufen. Aber falls sie dann laufen sollten, wird das dann dementsprechend programmiert. Und man kann auch 3 von linkes Hauptmenü. Taste. Linkes Hauptmenü. Überlebt, das verdächtig. Aufschlag. Der Feind, den man. Die Robotwache. Serienaufnahme. Man kann Link, auch. Alle Aufnahmen. Alle meine. Linkes Hauptmenü. Taste. Linkes Hauptmenü. Sender. Klar. Stöbern. Aufnahmen. Account. Einstellungen. Einstellungen. Wir können ja mal in die Einstellungen gucken. Na? Einstellungen. Jetzt will's nicht. Ah. Aufnahme. So, jetzt gucken wir uns hier mal die Einstellungen. Hier gibt es allgemeine Einstellungen. Push bei TV-Tipps. Push bei TV-Tipps. Umschalttaste. Ein. Zum also hier gibt es Push-Nachrichten bei TV-Tipps. Push bei Sondermeldungen. Push bei Sondermeldungen. Umschalttaste. Ein. Sondermeldungen auch. Also falls jetzt mal eine Sendung verschoben wird, werde ich darüber informiert. E-Mail bei Hinweisen. News. E-Mail bei Hinweisen. News. Umschalttaste. Ein. Hier kann man sich, benachrichtigen lassen per E-Mail. Wenn eine Sendung aufgezeichnet worden ist. Aufnahmen, Überschrift, Auto, Löschung, 60 Tage. So, hier kann man eine automatische Löschung vornehmen. Also, wenn ich jetzt nach 60 Tagen, werden die Aufnahmen gelöscht. E-Mail-Vorlöschung, E-Mail-Vorlöschung, Umschalttaste, ein. So, und man kann sich auch eine E-Mail zusenden lassen, wo man einen Hinweis bekommt, an dem und dem Tag wird die Aufnahme gelöscht. Aus dem Speicher. E-Mail bei Aufnahme. E-Mail bei Aufnahme. Umschalttaste. Ein. So, wenn eine Sendung aufgezeichnet wurde, wird man auch per E-Mail benachrichtigt. Push bei Aufnahme. Push bei Aufnahme. Umschalttaste. Ein. Und man kriegt auch eine Push-Nachricht bei Aufnahme. Dein Langzeitspeicher ist voll. Keine Aktion durchführen. Dein Videorekorder ist voll. Keine Aktion durchführen. Favoritenfinder. Überschrift. E-Mail bei neuen Treffern. Favorit. Dein Videorekorder ist voll. Dein Langzeitspeicher ist voll. Keine Aktion durchführen. So, und er sagt mir hier, dass mein Langspeicher voll ist. Also die Aufnahmen sind jetzt da drinne. Dein Videorekorder ist voll. Keine Aktion durchführen. Dein Langzeitspeicher ist voll. Keine Aktion durchführen. Dein Langzeitspeicher ist voll. Keine Aktion durchführen. Großes B. Dein Videorekorder. Favoritenfinder. Überschrift. So, hier hat man noch einen Favoritenfinder. E-Mail bei neuen Treffern. E-Mail bei neuen Treffern. Umschalttaste. Ein. Push bei neuen Treffern. Push bei neuen Treffern. Umschalttaste. Ein. Erweitert. Lokale Zeitzone verwenden. Lokale Zeitzone verwenden. Umschalttaste. Ein. So, da kann man die Zeitzone, die Uhrzeit. Codegerät bei UTV. In Atlantik GmbH Version. Fertig. Taste. So, und das sind Codegerät bei. Fertig. Taste. Die Einstellungen. Dein Videorekorder ist voll. Keine Aktion durchführen. Linkes Hauptmenü. Taste. Linkes Hauptmenü. So, jetzt bin ich wieder in der Hauptmenüansicht. Und Account. Überschrift. Push bei Aufnahme. So. Account. Abo, Aufnahmen. Account. So, und hier ist mein Account. Paket, mein Videorekorder. Überschrift. Meine Daten. Überschrift. E-Mail. RZ7924. Passwort. Verschlüsseltes Textfeld. Vorname. Rene. Nachname. Zimmer. So, hier sind meine ganzen Dateien. Textfeld. Land. Deutschland. Mein Paket. Family. Mein Videorekorder. Überschrift. So, und hier ist mein Paket. Family. Aktiviertes Paket, Family, also das größte, was es da gibt. Gültigkeit 2017-01-22. Also geht jetzt bis 22.01. und dann wird es automatisch verlängert. Ja. Status aktiv. Und es ist aktiv. Speichergröße 4000. 4000 Speicherplätze habe ich hier drin. Davon genutzt 35. 35 sind genutzt. Produkte und Shop. Überschrift. Erweitere deinen Videorekorder. Taste. Hier kann man sich noch Abos anfordern oder kann auf ein kleineres zurückgehen. Support, Überschrift. Support-Anfrage. Und hier kann man den Support Fragen, wenn man Probleme damit hat, mit dem UTV. Und das. Lockout-Taste. Und dann kommt noch der Lockout-Button. Lockout-Taste. Aber der bleibt drin. Linkes Hauptmenü. Taste. Linkes Hauptmenü. Land, Deutschland. Stöbern. Suche. Und Stöbern. Aufnahme. Abo und Account. Aber ich habe. Account. Überschrift. Linkes Hauptmenü. Taste. Ich glaube, diese Autodeskription. Linkes Hauptmenü. Account. Meine Daten. Überschrift. E-Mail. Findet man hier auch nicht mehr. Zeilen 1 bis 8 von 8. Guten Morgen. Ringe. So, ganz oben ist natürlich mein Status. 0% deines Speichers verwendet. 35 von maximal 4000 Aufzeichen. Prozent. Status. 1%. Und 40% deines Fernsehprogramm. Überschrift. TV entdecken. Sender. Ware. Suche. Stöbern. Suche. Ware. So. Sender. TV entdecken. Man kann sich aber natürlich auch. TV entdecken. First Strike. Jaki kann's erst Schlag. Das Beste im TV. Überschrift. So, hier werden ein. Also, wenn man jetzt die App öffnet. Kommen halt ganz viele TV-Vorschläge. Die zwei Gesichter des Januars. Maverick. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und die kann man dann aufnehmen. Ja. Was gibt's noch zu UTV zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Also die Grundfunktionen sind ja jetzt erläutert hier. Mir macht diese App ganz viel Spaß. Und habe auch ganz viele Sendungen schon aufgezeichnet und runtergeladen. Also für mich ist es eine ganz, ganz tolle App. Und das war jetzt mal so die Kurzpräsentation zur UTV. Wünsche euch viel Spaß damit. Und falls es noch Fragen gibt, kann gerne ins App-Café gestellt werden. Und mit diesem Podcast für Kuwa verabschiede ich mich erstmal. Am Mikrofon war euer René Zimmer und ich wünsche euch viel Spaß mit UTV und diesem Podcast.